ewiger Kreis von Sinnlosigkeiten. Die Erste, die er bis Yeah.

für sieben. Du Wasser. Erde. Kontroll. Dir. Ahorst. Die Eiche. Geschlagen. Die Eier.